ob ihr's glaubt oder nicht, der kleine Kobold Pumuckl hat noch nie eine Maus gesehen. Er wusste bisher natürlich, dass eine Maus ein Tier ist und dass Katzenmäuse fangen, aber sonst wusste er nichts. Bis zu dem Tag, an dem diese Geschichte passierte. Es ging damit an, dass der Pumuckl kleine schwarze Krümelchen hinter einem Bretterstapel entdeckte. Was ist denn da? Kleine schwarze Würmchen, lauter kleine schwarze Würmchen. Aber das sind ja lauter Würmchen, die sich nicht bewegen, sondern... Das ist ja Schmutz. Pfui, das soll doch irgendwann einmal geputzt werden, jawohl. Das ist ja Maustrick. Ja, sowas. Ja, das geht mir gerade noch ab. Also ich glaube nicht, dass dir das abgeht, sondern ich glaube, dass das eher der Maus abgeht. Ja. Und diese Maus... Ui, dann war ja da eine Maus. Sonst könnte ja da gar kein Dreck von ihr sein. Freilich war da eine Maus. Ja, da muss man gleich was dagegen tun. Ja, aber dass sie da war, dagegen kann man doch gar nichts mehr tun. Nein, aber dagegen, dass die Maus wiederkommt. Was meinst du, was so eine Maus Schaden anrichtet? Ja, die nagt alles an. Alles. Alles, alles. Alles, vielleicht auch Menschen und Kobolde. Nein, aber ans Essen geht's. An Zucker, an Wurst. Und an meine Schokolade. Auch. Das geht ja viel zu weit. Eben. Das geht ja Kilometer weit. Also noch viel weiter geht das. Also an meine gute Schokolade. So eine Frechheit. Also da werde ich auch gleich etwas dagegen tun. Ich werde die ganze Schokolade ganz aufessen. Und dann wird sich die Maus aber wundern und wird nie mehr wiederkommen. Hey, hast du eine Ahnung? Eine Maus kommt immer wieder. Und vermehren tun die sich. Ah. Aus einer Maus werden 30 im Jahr. 30? Und die kommen dann alle zu uns? Alle 30 Mausen? Alle 30. Und alle wollen meine Schokolade. So viel Schokolade habe ich ja gar nicht. Und dann fressen sie Wurst und dann Käse und das Brot und alles, was die finden. Und die ganze Werkstatt ist dann voller Mäuse. Die fressen alles. Ja, da wissen wir ja gar nicht mehr, wo wir schreinern sollen. Und wenn ich schaukeln will, dann schaukelt sich immer eine Maus mit. Und wenn ich in meinem Bettchen schlafen will, dann schläft immer eine Maus. Das ist zu viel. Nein, also in einem Bett schläft eine Maus nicht. Nicht. Aber halt, da sehe ich ja das Loch, wo es rausgekommen ist. Wo? Da, das kleine Loch da. Ui, das muss aber eine sehr kleine Maus gewesen sein, wenn sie da rauskommen kann. Ja, wie groß glaubst denn du, dass Mäuse sind? Weiß ich nicht. Vielleicht so groß wie dein Fuß, vielleicht so. Ja. So groß ist ja nicht einmal eine Ratte. Na, eine Maus ist ganz klein. Ganz klein? Ja, und eigentlich recht lieb zum Anschauen. Wahrscheinlich wird's dir sogar gefallen, aber das nützt jetzt alles nichts, die Maus muss weg. Ich gehe zum Hausmeister vor, der bestimmt eine Mausefalle. Ja, und was tust du dann mit der Mausefalle? Ja, die stellen wir vor das Loch dahin und dann tun wir einen Speck rein und wenn die Maus da aus dem Loch rauskommt und mit Geschwindigkeit den Speck fressen will, ja, fressen will, dann schnappt die Falle zu und hin ist die Maus. Aha. Ja, aber wenn die Maus rauskommt, während du jetzt die Falle holst, also ich meine, weil sie vielleicht gar nicht auf den Speck warten will und vielleicht auch nicht auf die Falle warten also will. Also pass auf, wenn die Maus da rauskommt, ja, dann fang sie. Halt sie einfach am Schwanz fest, bis ich wiederkomme. Ja, und wenn sie mich beißt? Okay, das kann sie ja gar nicht. Du bist doch unsichtbar. Ach so, ja natürlich, ich bin ja unsichtbar. Vor einer Maus brauchst du dich überhaupt nicht zu fürchten. Du nicht... Die fürcht sich eher vor dir. Da genügt ein Ton von dir und schon läuft's davon. Ui, also dann will ich aber ganz gewaltige Töne hören. Also so vielleicht. Oder so. Oder nein, noch so. Nein, das sollst nicht machen. Fangen sollst doch die Maus. Ja, fangen. Und wenn ich sie dann gefangen habe, dann soll sie mich fürchten. Und dazu muss ich dann eben... Also was reden wir lang? Die Maus kommt jetzt doch nicht raus. Ich hol die Falle. Der Meister Eder ging also zum Hausmeister, um die Falle zu holen. Und weil der Hausmeister die Falle aus dem Keller holen musste und sich dann noch ausgiebig mit dem Meister Eder über Mäuse im Allgemeinen und Mäuse im Besonderen unterhielt, war der Pumuckl ziemlich lang allein. Er beäugte etwas ängstlich das Mauseloch. Als sich aber dort nichts rührte, setzte er sich auf einen Bretterstapel und betrachtete so aus sicherer Entfernung und von oben herab den Ausschlupf. Gerade in dem Augenblick, als das anfing, langweilig zu werden, sah der Pumuckl, er traute zunächst seinen Augen nicht, den kleinen Mausekopf aus dem Loch schnuppern. Der Pumuckl wagte kaum zu atmen. Also das ist doch... Also das muss die Maus sein. Die ist ja wirklich so klein. Oh, wie klein die ist. Oh, da haben ja leicht 30 Stück davon Platz hier. Also, da bin ich ja sogar ein ganz großer Pumuckl dagegen. Also, die Maus, die kann ich ja leicht am Schwanz fangen, wenn, also ich meine, wenn der Schwanz mal da ist, also vorläufig ist ja bloß der Kopf da, die, hallo, hallo, hallo, Maus, Mäuschen, komm doch mal raus. Hui, sie kommt. Ich komm ganz raus, komm, mit dem Schwänzchen, komm mit dem Schwänzchen. Du, ui, du bist aber wirklich sehr lieb zum Anschauen, sehr lieb. Ui. Ui, was es kann, das macht ein Männchen. Also das macht ein Männchen wie der Pudelhund vom Vorderhaus. Die muss ich gleich fangen, muss ich ganz schnell fangen, schnell. Ah, ich hab sie. Nein, du musst doch nicht schreien, ich tu dir ja nichts. Ich halte dich doch nur ein bisschen fest. Ich will dich doch bloß angucken und da will ich dich streicheln. Die, oh, oh. Mäuslein, ein ganz weiches Fell hat sie. Also, du bist nicht nur lieb zum Anschauen, sondern auch lieb zum Anstreicheln. Du, hallo? Hallo, Maus. Maus, ist das mit dem am Schwanz festhalten, ist das für dich ungemütlich? Naja, natürlich. Also, ich meine, eine Hundeleine wäre ja vielleicht praktischer, nicht? Also, weißt du, so mit einem Halsband dran. Dann würde ich dich in die Küche hinaufführen und dir Wurst geben, jawohl, und Zucker. Und du würdest Männchen machen und, weißt du was, ich trage dich in die Küche hinauf. Ich nehme dich einfach auf den Arm und dann, halt! Lauf doch nicht einfach davon! Also, ich will dir doch nur... Hui, jetzt ist sie einfach in das Loch, ohne sich den Kopf anzustoßen. Eine tolle Maus, aber dumm, weil sie einfach nichts verstanden hat. Hallo Maus, komm wieder raus. Das reimt sich sogar, aber das nützt gar nichts. Maus, Mausefällchen, Schwänzchen, bitte komm doch wieder. Komm her, komm, du kriegst Schokolade von mir. Mein großes Klabauter-Ehrenwort. Die, ui, sie glaubt mir nicht. Weißt du was, Maus? Maus, ich lege dir hier die Schokolade hin. Und Wurst und Zucker. Ja, ich gehe jetzt nur mal ganz schnell in die Küche. Ja, ich komme gleich wieder, gleich. Der Pumuckl ist tatsächlich in die Küche gerannt und hat alles Versprochene geholt und in kleinen Krümelchen vor das Mauseloch gelegt. Und dann hat er sich in einiger Entfernung davon auf den Boden gesetzt und gewartet. Doch keine Maus erschien. Dafür kam der Meister Eder zurück. Soderle, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber leider, es ist schon so, wie ich gesagt habe, immer wieder tauchen Mäuse in den Häusern auf. Ja, das ist aber sehr lieb von den Mäusen. Weißt du, ich möchte jetzt ganz viele Mäuse haben. Ja, Moment mal, wieso denn? Gerade vorhin waren wir uns doch einig, ja, dass Mäuse... Vorhin ist er nicht jetzt hin. Und jetzt hin mag ich Mäuse. Es war nämlich eine da, weißt du, also mit solchen Äuglein und so Schnäuzlein und solche kleinen Öhrlein. Und dann hat es so ein Männchen gemacht, also wie ein kleiner Hund. Ja, und jetzt weiß ich es, was die Hunde für die Menschen, das sind die Mäuse für die Kobolde. Ach, okay. Das ist ja das Allerneueste. Ja, mir auch, das ist mir auch sehr neu, aber es ist wahr. Aber ich hab dir doch gesagt, dass sich die Mäuse so vermehren. Ja, 30, weißt du, 30 Stück haben ja ganz leicht Platz hier. Also unter der Hobelbank, da haben sicher sogar 70, 15 Stück Platz. Und weißt du, wenn sie ein bisschen zusammenrücken, dann... Dankeschön. Bitteschön. Und sie kriegen auch noch Schokolade und der Schaden? Mir. Ja, also wenn man es ihnen freiwillig gibt, weißt du, dann ist es ja gar kein Schaden, nicht? Also ich habe ja auch schon freiwillig was vor das Mauseloch direkt gelegt. Was? Ja, direkt davor. Ja, wie sieht's denn da aus? Ja. Lauter Schokolade und Wurst am Boden. Ja, alles hingelegt ich von mir. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie fangen, die Maus, und nicht füttern. Ja, das habe ich ja getan. Und ich habe sie ganz fest am Schwanz festgehalten. Aber als ich sie in die Küche rauftragen wollte, da ist sie einfach davon gesprungen. Ja, in die Küche. Ja, oder meinst du vielleicht, sie wäre lieber ins Wohnzimmer gegangen, hätte sich vielleicht auf den Sessel gesetzt oder vielleicht hat sie gar keinen Hunger, ja, sondern... Ja, du gefällst mir. Ja, du gefällst mir auch, aber die Maus, weißt du, die Maus, die gefällt mir noch viel, viel besser. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die Maus aus dem Loch da kommt. Ja, da kommt sie und heraus. Und da stellen wir jetzt die Falle auf. Ich tu gleich von der Wurst was rein, so, so noch ein bisschen und jetzt... Und jetzt? Wenn die Maus die Wurst fressen will, schnappt die Falle zu. Aber komm du ja nicht mit dem Finger oder mit dem Fuß hin. Der ist sonst ab. Ja, aber dann ist ja bei der Maus auch was ab, wenn sie da hinkommt. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Tu sofort die Falle weg. Gleich weg mit der Maus, Maus, nicht rauskommen. Das ist eine ganz scheußliche Falle. Pumuckl, ich verstehe, dass dir so eine kleine Maus gefällt, aber da rein zücht wird's nicht. Das erlaube ich nicht. Punktum. Und ich erlaube nicht, dass du diese scheußliche Falle dahin tust. Punktum. Pumuckl. Punktum. Der Mensch muss sich gegen Schädlinge wehren. Ob das Motten sind oder Mais oder Ratten, das ist ganz gleich. Eine Motte. Eine Motte. Und eine Maus. Also, weißt du, also da lache ich ja. Hast du schon mal gesehen, dass eine Motte Männchen macht? Nein, das habe ich nicht. Also, aber... dann versuch doch mal, eine Motte am Schwanz festzuhalten. Okay. Versuch es doch. Darüber muss ich ja lachen. Ich habe ja nicht gemeint, dass die Tiere gleich sind, sondern dass das egal ist, ob es eine Maus ist oder eine Ratte. Egal, egal, ob eine Motte Mann kaputt macht oder eine Maus. Also egal, das kann doch, also weißt du, da jetzt muss ich dich jetzt beruhig dich nur ich wieder. Habe in meinem ganzen Leben. Nein, es ist doch was anderes, hast recht. Ich tue die Mausfalle nicht hin. Nicht hin. Ehrlich gesagt, mir graust ja auch vor tote Mais in der Falle drin. Ich mach ganz was anderes. Ja. Ich zementiere das Loch da in der Mauer gründlich zu. Ja, aber dann kann die Maus ja gar nicht mehr raus und ich kann dann überhaupt nicht mehr mit ihr spielen. Pumuckl, weißt was? Es gibt ja noch mehrere Mais. Ja, aber die sind vielleicht alle und du da du musst drin. Ja nicht da herin damit spielen. Du kannst ja irgendwo eine suchen, im Hof vielleicht oder hinterm Haus oder im Vorgarten. Und gleichzeitig kommst du auch ein bisschen an die frische Luft. Und damit ist uns beiden geholfen. Ich hab meine Ruhe und du hast die Maus. Ja, aber wenn ich doch, also nimm, weil wenn ich gar keine Maus finde... Jetzt such doch zuerst einmal und dann reden wir weiter. Der Pumuckl hat sich tatsächlich überreden lassen. Und während der Meister Eder das Loch zugegipst hat, ist der Pumuckl auf Mausesuche gegangen. Aber so viel er auch gesucht hat... Er hat keine gefunden. Schließlich ist er wieder zurückgekommen. Gibt überhaupt keine Mäuse. Nirgends. Meine kleine Maus ist die einzige Maus auf der ganzen Welt. Pumuckl. Na, das glaube ich nicht. Doch, das musst du glauben. Nein. Du musst unbedingt das Loch wieder aufmachen, damit meine Maus heraus kann. Ja, sonst noch was. Ich bin doch nicht verrückt. Ja, aber meine Maus, die verhungert doch dahinter der Mauer und die ist dann ganz mausetot. Ja, die sucht sich schon einen anderen Ausgang. Ich will aber, dass sie keinen anderen Ausgang, sondern dass sie diesen Himmel, Ausgang... Himmel, Donnerwetter, noch einmal, jetzt hörst auf mit deiner Maus. Ich will nichts mehr davon hören. Nichts kriegt der kleine Pumuckl. Gar nichts. Still bis jetzt. Der Pumuckl setzte sich in seine Schaukel und tat sich sehr leid. Aber nicht lange. Dann beschloss er, ganz einfach das zugegipste Loch wieder aufzubohren, sobald der Meister Eder aus der Werkstatt gehen würde. Er musste nicht lange warten. Als der Meister Eder schnell etwas besorgen musste, angelte sich der Kobold einen großen Schraubenzieher und hackte mit aller Kraft gegen den Gips. Und tatsächlich bröckelte der heraus. Der Pumuckl triumphierte. Doch leider zu früh. Der Meister Eder kam zur Tür herein und sah auf den ersten Blick den herausgebröckelten Gips. Ja, was sehe ich denn da? Ja, was siehst du denn da? Warst du das? Oder war das die Maus? Du hast das Loch, das zugegipste Loch wieder aufgemacht. Ja, da muss ich also doch die Mausefalle aufstellen. Nein, nicht die Falle. Falle, nicht die Falle. Die Maus darf nicht tot werden. Bitte, bitte nein. Pumuckl, ich hab's dir doch erklärt, dass Mäuse... Dass du Mäuse nicht brauchen kannst, aber ich kann doch Mäuse brauchen. Weißt du, nur eine einzige. Also alle anderen, die darfst du ja weggipsen. Nur diese eine, diese Liebe. Also weißt du, diese kleine weiche Fältchenmaus, die möchte ich schon haben. Ob das jetzt eine weiche Fältchenmaus ist oder eine andere ist, das ist mir wurscht. Ich habe überhaupt niemand zum Spielen. Alle Menschen haben jemand. Nur ich hab gar niemand. Niemand, mit dem ich spielen kann. Und niemand, den ich streicheln kann. Und niemand, den ich lieb haben kann. Na ja, gut. Ob da gerade eine Maus das Richtige ist? Ja, eine Maus ist gerade das Richtige. Also jetzt gebracht, du sollst deine Maus haben. Moment, zuerst müssen wir es fangen. Ja, ich fange sie. Also weißt du, ich setze mich jetzt vor das Loch und du gehst fort, damit ich unsichtbar bin. Nein, ich kann nicht den ganzen Tag fortgehen. Aber es gibt auch Fallen, mit denen man eine Maus fangen kann, ohne dass ihr was passiert. Und so eine besorge ich. Und die stellen wir dann auf. Ja, dann darf sie hier spazieren. Das darf sie nicht. Doch, das darf sie nicht. Aber wir setzen sie in einen Käfig. Ich muss halt den alten Vogelkäfig dafür herrichten. Und wir tun was rein, wo sich die Maus verkriechen kann und was, wo sie was zum Fressen findet und ja, und so. Ja, und ne? Vielleicht was, also und vielleicht was, wo sie Männchen machen kann und wo ich ihr guten Tag sagen kann und wo sie Fiep, Fiep machen kann und, ja, und was, also und gut, etwas, wo ja, sie auch, ja, weißt du, sie ja, muss, ja, aber muss eins, auch mal Moment, also, eins was, musst du mir versprechen. Ja. Du musst dich um die Maus kümmern und den Käfig in Ordnung halten. Ja, natürlich. Und die Maus füttern. Ja. Kurzum, es ist deine Maus und es ist deine Arbeit, verstanden? Ja, das habe ich sehr gut verstanden, sehr gut. Also das ist meine Maus, das ist meine Arbeit. Ja, also, und Moment, versprichst du es auch? Ja, großes Klabauter Ehrenwort. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir die Maus überhaupt erwischen. Der Meister Eder hat tatsächlich so eine Falle aufgetrieben und die Maus ist auch wirklich in die Falle gegangen. Es klappte alles vorzüglich. Der Meister Eder hatte den Vogelkäfig so hergerichtet, dass die Maus nicht entwischen konnte. Und in die eine Ecke des Käfigs stellte er einen kleinen Futternapf, in die andere einen kleinen Berg aus Moos, damit sich die Maus auch verkriechen konnte. Der Pumuckl war selig. Nur leider nicht allzu lange. Denn die scheue Maus verkroch sich die meiste Zeit in ihren Moosberg. Und das machte den Pumuckl mit der Zeit äußerst ungeduldig. Maus! Maus! Maus, komm raus! Maus, komm raus! Hallo, Maus! Maus, du sollst doch rauskommen! Also ich verkriech mich ja auch nicht! Komm raus! Ich will mit dir spielen! Du Maus! Also ich mache... Du, wenn du so bläst, ich mache, dann kommt die nie raus. Ich mache den Moosberg kaputt und dann kannst du dich nicht mehr verkriechen. Na, eine Maus braucht ein dunkles Eckerl. Das ist doch ihr Schlafplatz. Wieso? Ich brauche ja auch kein dunkles Eckerl. Und wieso muss denn die Maus? Ich muss ja auch manchmal schlafen. Jetzt muss ich nicht schlafen. Du, aber die Maus? Die Maus muss das tun, was ich will. Das ist nämlich meine Maus. Und die Maus ist viel kleiner als ich. Und ich bin für die Maus der Meister Pumuckl. Jawohl, Meister Pumuckl und seine Maus. Also, wenn die Maus dir so folgt, wie du mir... Ja, dann bin ich sehr zufrieden mit ihr. Bitte hol die Maus raus. Ich will sie jetzt ein bisschen streicheln. Pumuckl, die kleine Maus fürcht sich doch, wenn es gestreichelt bitte, wird. Bitte hol sie jetzt trotzdem raus aus dem Berg. Also, von mir aus. Ich setze sie in meine Hand und dann darfst du streicheln. Nein, ich will, dass sie in meiner Hand sitzt. Sie ist meine Maus. Nein, sonst kommt sie dir aus. Die Maus kommt mir nicht aus. Weißt du was? Wir machen der Maus ein Hundehalsband. Also wir machen aus dem Hundehalsband ein Mausehalsband und hängen das der Maus um. Und dann kann die Maus mir nicht mehr auskommen und ich kann sie überall hinführen. Du bist ja verrückt worden. Das arme Tier und der Hundehalsband. Hunde sind doch nicht arm. Hunde sind doch... Hunde sind viel größere Tiere. Die kleine Maus, wenn du anbindest, die erwürgst ja. Nein. Ich will sie ja nur ein ganz kleines bisschen, also wie ein Mause... Also ganz kleines bisschen anbinden. Und weißt du, wenn die Maus angebunden ist, dann darf sie auch mit mir, die Maus, dann darf sie auch mit mir in meiner Schaukel schaukeln. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wieso? So ein ängstliches kleines Viecherl, das muss man vorerst überhaupt ganz in Ruhe lassen. Schau nur, Doch, schau nur, wie es der Herzl pumpert. Der Herzl pumpert, mein Herzl pumpert auch. Und du schaust nicht. Also ich glaube, ich werde die Maus jetzt ein bisschen am Schwanz ziehen. Das ist vielleicht auch ganz jetzt lustig. Jetzt wirst die Maus gleich in Ruhe lassen. Es ist meine Maus und nicht deine Maus. Es ist mein Mausefreund und nicht dein Mausefreund. Aber am Freund tut mir doch auch nicht weh. Aber was kann ich denn dann mit so einer Maus spielen? Zuschauen kannst du und mit ihr reden, um Futter geben und den Käfig immer wieder in Ordnung bringen. Also zuschauen, das ist langweilig. Ja. Und reden ist auch langweilig, wenn man keine Antwort bekommt. Und Ordnung soll die Maus gefälligst selber. Das sind ja im Käfig so schwarze Würmchen drin. Freilich, drum musst du ja auch den Käfig immer wieder putzen. Wer? Ich soll die schwarzen Würmchen wegputzen. Du, ich hab's dir von Anfang an gesagt, dass du das tun musst. Und du hast mir das große Klabauter-Ehrenwort gegeben. Also, was, das große? Das große. Das große? Nein, da täuschst du dich. Also, soweit ich mich erinnere, war das nämlich das kleine. Also, das ganz kleine Klabauter-Ehrenwort. Du fangst jetzt schon an, dich zu drücken. Du, dann trage ich die Maus gleich rüber in die Gartenanlage und lass sie wieder laufen. Nein, die lässt du nicht laufen. Weil nämlich, wenn jemand die Maus laufen lässt, dann ich. Weil es nämlich meine eigentümliche Maus ist. Ach so, du willst sie schon wieder laufen lassen? Nein. Bloß weil du den Käfig putzen müsstest. Du, und weil du das kleine Viecherl nicht so schinden darfst, wie es dir gerade passt. Nein, deshalb nicht. Ich will nämlich, weißt du, weil eine Anlage so schön ist, also weil nämlich dort eine Wiese ist und, also schau mal, dann kann die Maus auf der Wiese mit mir spielen und ich kann ihr nachlaufen. Mhm. Und wenn sie davonläuft, dann spielen wir Fangen und Verstecken und Fangen und, weißt du, ich muss dann überhaupt kein bisschen die Wiese putzen, weil die Wiese putzt sich ja selbst nicht. Also wenn sie dort schwarze Würmchen. Ja, dann hätte ich mir die ganze Arbeit sparen können. Ja. Und die Zeit auch, die ich mit der Maus verplempert habe. Bloß damit du jetzt wieder sie auslassen kannst und damit die Maus nun doch von der Katze gefressen wird. Von der Katze? Von der Katze? Hoho! Hoho! Dann verjage ich eben alle Katzen. Jawohl. Gut, setzen wir die Maus in eine Zigarrenkistel und tragen wir sie in die Anlagen. Aber wehe, wenn du ein rechtes Theater machst, wenn sie auf Nimmerwiedersehen in irgendein Mausloch verschwindet. Oh nein. Weißt du, ich setze mich ja vor das Mausloch, dass keine Maus mehr rein und keine Maus mehr herauskommt. Also komm her, kleines Meisterl, die Freiheit winkt. Und so kam es, dass die mühsam gefangene Maus auf einer Wiese landete. Der Pumuckl konnte tatsächlich ein bisschen mit ihr spielen, bis die Maus ihn kräftig in die Hand zwickte. Da war es geschehen. Er ließ sie aus und sie verschwand spurlos im Gras. Der Pumuckl stand völlig verdutzt da. Also das ist ja allerhand, das mit der Hand. Die hat mich gezwickt. Also hör mal zu, liebe Maus. Nur Kobolde dürfen zwicken, verstanden? Aber warte nur, wenn ich dich erwische, dann zwick ich dich auf. Ach, und ja, dann... Die erwischst du nimmer, Pumuckl. Komm, geh mal wieder heim. Ja, aber jetzt habe ich ja gar keine Maus mehr und keinen Mausefreund. Jetzt habe ich ja nur noch einen leeren Käfig. Mhm. Was tun wir denn da jetzt rein in den Käfig? Ja, nix. Wir stellen ihn wieder dahin, wo ich ihn geholt habe, im Keller. Ja, aber das ist schon ein bisschen traurig. Ich meine, für die Maus. Na, für die Maus ist die Geschichte wirklich noch gut ausgegangen. Ja, aber für mich ist sie nicht gut ausgegangen. Der Pumuckl zerdrückte eine Träne und dann trottete er hinter dem Meister Eder nach Hause. Der nahm den Käfig und wollte ihn eben wegtragen, da schrie der Pumuckl plötzlich auf. Ah! Ja, um Himmels Willen, was ist denn los? Da, schau doch, da aus dem Mauseloch. Was? Hat eine Maus geguckt mit kugelrunden, schwarzen Glitzeraugen. Jetzt geht die ganze Geschichte wieder von vorn los. Nicht die ganze Geschichte, nur die halbe. Denn, weißt du, die Falle für die Maus und den Käfig haben wir ja schon. Nicht? Also jetzt, hallo, Mäuslein, komm doch. Ich habe einen schönen Käfig für dich. Nun, die Maus kam nicht. Und der Meister Eder war diesmal schlauer. Er sagte gar nichts, sondern ging heimlich in ein Geschäft, und dort erstand er ein Mittel, dessen Geruch Mäuse vertreibt. Und das streute er nachts in das Mauseloch. Und wirklich, es ließ sich keine mehr blicken. Noch ein paar Tage lang äugte der Pumuckl immer wieder nach dem Mauseloch. Doch als sich nie mehr was rührte, begann er die Geschichte zu vergessen.